Ja, der Tom lacht im Hintergrund schon. Das ist mit Abstand das Blödeste. Ja, so, wir fangen da jetzt mal ganz normal an irgendwie. So. Ja, Fail am Anfang. Was meintest du? Das ist mit Abstand das weirdeste Intro, das ich je gehört habe. Ja, ich kann es ja nachher am Ende irgendwie nochmal ganz reinspielen. Ja, unbedingt. Unbedingt. Gibt auch eine kleine Story zu dem Lied. Erstmal hallo, genau. Netzgespräche 008, glaube ich, inzwischen. Mit dem Witzmann auf der einen Seite und dem Tom auf der anderen Seite. Moin. Moin. Genau, das Intro, ich weiß gar nicht, wann mir das erste Mal über den Weg gelaufen ist. Das war, wenn ich mich recht erinnere, hat das jemand in einen Urlaub mal mit angeschleppt, irgendwann 99. Und, fuck, das mit dem Sound klappt alles noch nicht. Ja, lassen wir es mal hier loslaufen, gucken, was jetzt passiert. Genau, das war irgendwann 99 und das hat ein Bekannter von einem Kollegen irgendwie selber gemacht und die Intention dahinter war, du sollst zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Möglichkeit haben zu hören, wie viele Instrumente da gleichzeitig spielen. Und ja, ich habe es noch nicht geschafft. Wir machen es am Ende einfach nochmal rein. Ja, ansonsten. Was ist passiert? Wollen wir mit den hochbrisanten Themen anfangen oder wollen wir mit dem Smalltalk anfangen? Was ist denn ein hochbrisantes Thema? Ja, ist Auslegungssache. Für den politisch interessierten Bürger könnte man natürlich hier diese Wahl in Berlin mal ranziehen. Ich weiß nicht, ob die Oh da ein ja. bisschen mitgekriegt haben, was wahrscheinlich schon. Fand ich auf der einen oder anderen Seite ja doch schon ganz interessant. Ja, definitiv. Also ich fand das, ich meine, dass die SPD so abgeschnitten hat, war, glaube ich, klar. Dass die CDU noch Stimmen dazugewonnen hat, hat mich irritiert, aber wenn man bedenkt, wie viele von der FDP abgegangen sind, ist es nicht verwunderlich. Wobei ich ja gehört habe, dass irgendwie, keine Ahnung, 20.000 FDP-Wähler gar nicht mehr gewählt haben und der Rest dann irgendwie zu den Piraten gewandert ist. Das fand ich schon interessant. Und wenn wir schon bei den Piraten sind, das ist ja super, oder? Ja, gibt ja ganz viele Aspekte bei der Wahl, die man besprechen kann. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Piraten an. Ja, so das Phänomen Piratenpartei an sich finde ich schon ziemlich cool, weil es halt irgendwie mal so ja, mit dem Transparenzansatz irgendwie an die Sache rangehen. Es hat was, findest du halt sonst nicht so oft. Und ja, auch die Möglichkeit, so dich selbst irgendwie einzubringen oder ja, halt irgendwie da sich so als Teil zu fühlen, das machen die schon ganz gut. Von daher bin ich gespannt, weil jetzt ist halt so das erste Mal irgendwie, ja, dass die Leute auch gehört werden. Nicht nur in den Kreisen von den Leuten, die sich eh schon für die ganze Thematik interessieren, sondern es wird halt jetzt irgendwie ein bisschen breiter nach außen getreten. Traust du denen was zu? Ja, es ist jetzt. Jetzt haben sie die Chance, irgendwie was zu zeigen. Ich muss ehrlich sagen, das ist Abgeordnetenhauswahl gewesen. Also irgendwie sowas wie Landtag oder sowas in normalen Nicht-Stadt-Bundesländern, oder? Ja, genau. Von daher ist die Frage, wie viel da wirklich passiert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so den Plan, was in der Lokal-, Kommunal- und Bundespolitik so an verschiedenen Themen beackert wird. Aber ich denke mal, dass da schon irgendwie das ein oder andere da ist, wo sie zeigen können, ob sie was auf dem Kasten haben oder nicht. Ja, ich meine, die Berliner, die haben viele Themen. Ja. Ich meine, den Stress mit der S-Bahn, den kriegt ja noch jeder mit. Die haben so Themen wie Privatisierung der Wasserwerke, Ausbau von diversen Stadtparks, Hafengebieten. Und das sind alles sehr, sehr wirtschaftlich geprägte Themen, wo ich jetzt der Piratenpartei erstmal nicht, also erstmal wenig Kompetenz unterstellen möchte. Und wenn man, also weil die Themen einfach bisher immer einen ganz anderen Fokus hatten. Und wenn man mal bedenkt, dass die jetzt irgendwie 8,9% bekommen haben, genauso viele Plätze in dem Haus haben, wie sie an Kandidaten überhaupt aufgestellt hatten, dann sind es ja schon wahrscheinlich Leute. Ich nehme an, die haben so mit 5 oder 6 gerechnet, wenn es hochkommt, haben halt die Liste ein bisschen aufgefüllt. Und die 10, die da jetzt noch die Plätze besetzen müssen, das sind wahrscheinlich Leute, die gar nicht damit gerechnet haben, dass sie da ab demnächst sitzen werden. Ich weiß gar nicht, ob die da jetzt irgendwas mit ihrem Job vereinbaren müssen, den sie ja sonst eigentlich hatten. Und ich denke nicht, dass die irgendeine Ahnung davon haben, was sie da jetzt eigentlich zu tun haben. Und das finde ich unfassbar interessant, was da jetzt passiert. Und ob sie überhaupt irgendwie die Kompetenz, ob sie sich zusammenraufen können, um da eine klare Linie bei solchen Themen, die auch ab von irgendwelchen IT-Themen sind, zu präsentieren. Ist so Kommunalpolitiker ein Fulltime-Job? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich dachte ja. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also ich weiß, dass wir bei uns in der Firma hatten wir einen, der auch in Frankfurt in der Piratenpartei irgendwie dabei war und ich glaube auch relativ weit oben. Ich weiß nicht, ob das ein Kandidat von der Liste für die lokale Wahl oder sowas war. Wenn da irgendwie was gegangen wäre, wäre der ja auch da reingewählt worden. Ich glaube nicht, dass das Vollzeit ist. Ich meine, du hast da ab und zu mal so deine Sitzung. Tja, aber da kann ich natürlich auch eines Besseren belehrt werden. Was ich an der Stelle aber irgendwie cool fand, ist, heute Mittag war ja so Pressekonferenz, wo die Leute von den Parteien halt sich so mal vorgestellt haben. Und auf Netzpolitik ist, glaube ich, der Mitschnitt von YouTube rumgegangen. Und es war halt schon sehr lustig. Ich habe mal reingeguckt, die ersten 10 Minuten. Ich glaube, es sind insgesamt 20 Minuten. Und das ist halt so die typische Szenerie, die du von nach der Wahl kennst. So ein Tisch mit 1000 Mikrofonen, so hier ARD, Phoenix, ZDF, NTV steht halt alles drauf. Ne? Und dahinter ist die Herde von, Reportern. Ne? Und dann kommen halt so Jungs an, die echt aussahen wie ich und du. Halt so mit den T-Shirts und den runtergewetzten Jeans und nicht irgendwie hier dick die Anzüge oder sowas. Und setzen sich dahin und der Erste fängt an zu erzählen. Erstmal so, ja, jetzt sind wir hier drin und wir gucken mal. Und das Einzige, also wir können ja eh noch nicht so richtig mitreden, aber das Erste, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist irgendwie mal alles transparent zu machen. Und ich denke mal nicht, dass sie hier ihre Liquid-Feedback-Systeme oder sowas gleich einsetzen. Aber ja, mal gucken. Und dann kam gleich der Zweite und es war halt der Knaller. Der setzt sich hin mit seinem Laptop und dreht den Laptop um, hält ihn so hoch den ganzen Reportern entgegen und meint so, ja, ich zeige euch jetzt erstmal das Internet. Und dann ging schon so ein Raunen durch und irgendwelche Leute wollten irgendwie was fragen oder sowas. Und er so, ja, und nachher lassen Sie mich jetzt erstmal machen und ich erzähle hier meinen Teil. Und nachher haben Sie noch die Möglichkeit, Nahaufnahmen, Fotos vom Internet zu machen. Und dann hat es war halt sehr geil, irgendwie auch so ein bisschen IT-Crowd-mäßig so, das ist das Internet. Und ja, gut, aber ich meine, ja. Ja, und dann hat dann halt erzählt, so hier, bla, das ist unser Blog und da wollen wir halt jetzt irgendwie mal so den kompletten Prozess, wie es ist, in der Politik loszustarten, dokumentieren. Und ja, das ist halt so, weißt du, das ist halt schon gleich der erste Schritt, nicht so, ja, hier sind wir und das haben wir vielleicht vor, sondern ja, hier, wir wissen eh nicht genau, wie es ist, weil das ist für uns eh alles erste Mal und wir haben das alle noch nicht gemacht, aber hier könnt ihr schon mal gucken. Und das finde ich halt schon cool. Ja, klar, obwohl ist halt schon die Frage, wenn einer so ankommt, dann einen Laptop hochhält und dann irgendwie den Leuten das Internet vorstellen will, das ist schon irgendwie, also das ist schon grenzwertig komisch und das ist ja schon eine ernste Angelegenheit, in so einem Landtag, Städterat oder was auch immer das jetzt ist, da gewählt zu werden. Finde ich ein bisschen daneben, muss ich ehrlich sagen. Also es kommt echt immer so ein bisschen auf die Situation an. Ich finde, wie sie das so rübergebracht haben, kam echt, war jetzt nicht deplatziert. War vielleicht so als kleiner Witz zu verstehen oder sonst was, aber ich fand es jetzt nicht irgendwie aufgezogen oder überzogen oder sowas. Okay, ja, dann paste doch einfach mal das Video da rein in die Comment-Section oder so und dann gucke ich mir das auch mal an. Ja, genau. Ja, so viel zu, oder ich weiß nicht, also das ist erstmal so das, was ich zur Piratenpartei zu sagen habe. So cool, dass sie jetzt da sind, aber erstmal gucken, was dann so weiter passiert. Ja, ich glaube, übersetzt auf die heutige Zeit und zurückblickend auf die Zeit, als die Grünen größer wurden oder langsam bekannt wurden, ist das ähnlich. Ich meine, heute ist der, musst du, also im Endeffekt sind ja genau das, was die Grünen damals waren, als sie gerade im Kommen waren. Und die haben sich ja auch nicht anders benommen. Die waren auch mit Turnschuhen im Bundestag. Und das ist schon okay so. Wer weiß, was sich da entwickelt. Ja. Und mal man muss das ja auch irgendwie in einem Kontext sehen. Also so eine Partei, die gründet sich ja nicht mal einfach so aus Spaß, sondern da steckt ja irgendwie ein Bedürfnis dahinter. Und wenn man sich anschaut, wie unfähig die etablierten Politiker mit dem Thema Internet umgehen und wie sehr eigentlich das Recht im Internet oder das Internetrecht an sich noch hinterherhinkt, warum auch immer, das mag tausend Gründe haben, es ist gar nicht so schlecht, wenn es da eine Partei gibt, die sich vermeintlich ein bisschen besser damit auskennt, vielleicht noch ein paar gewichtige Leute zu sich ziehen kann und dann da mal ein paar Vorschläge macht, wie es besser sein könnte. Insofern, wer weiß, was daraus wird, also das ist bestimmt keine schlechte Sache. Ja, das ist halt einfach, ich würde sagen, so ein Evolutionsprozess, ne? Und klar, muss halt immer mal irgendwie was Neues kommen, um das Alte irgendwie, ja, nicht wegzumachen, aber irgendwie mal so einen Schubs oder so einen neuen Denkansatz halt reinzugeben, ne? Ja. Ja, und was mich halt auch echt erstaunt hat, ist, dass die FDP, nein, eigentlich hat es mich gar nicht so erstaunt, dass die FDP auf irgendwie was 1,8 oder 1,9% gefallen ist. Ich glaube, die waren sogar noch schlechter als die NPD. Das fand ich extrem erstaunlich. Also ich meine, die FDP, das ist mittlerweile eine Partei geworden, die an deren Führungsspitze Leute sitzen, die kaum älter sind als du und ich. Ja. Und die in ihrem Leben, behaupte ich jetzt mal, noch relativ wenig gearbeitet haben. Ich weiß das von diesem Christian Lindner-Menschen, der in der Dotcom-Zeit, als die Dotcom-Blase war, auch ein IT-Unternehmen oder so ein New Economy-Unternehmen aufgezogen hat, irgendwie 3 Millionen Fördergelder bekommen hat von der KfW und das Geld komplett versenkt hat. Also in einer Zeit, wo jeder, der HTML konnte, irgendwie, jetzt mal übertrieben gesprochen, zum Millionär geworden ist, hat der es geschafft, Millionen in den Sand zu setzen und hat sich danach gedacht, naja, scheiße, dann werde ich halt Politiker. Der Rösler, der jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 36, 37, 38 oder sowas, der, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob der als Arzt mal praktiziert hat, in seinem Gesundheitsministerposten jetzt auch nichts gerissen hat, jetzt irgendwie Chef der FDP ist und dann noch diesen neuen Kerl, wie heißt der, wie heißt denn der Wirtschaft, nein, nicht Wirtschaft, der jetzige Gesundheitsminister, Daniel Bahr, ja, von dem vorher auch noch kein Mensch was gehört hat, die jetzt in den wichtigsten Themen da irgendwas reißen müssen, wo jeder nur das Gefühl hat, da sitzen jetzt ein paar Jungspunte, die eigentlich gar nicht wissen, was sie tun, dann verwundert es mich ehrlich gesagt nicht, dass die so abstürzen und irgendwie geschieht es ihnen auch recht, finde ich zumindest. Ja, also ich denke, es muss absehbar gewesen sein, weil eine von den schönsten Aktionen, die mir am heutigen Tage über den Weg gelaufen sind, eigentlich ist es ja, ne, obwohl habe ich das gestern schon gesehen, egal, war einmal die Jungs von Die Partei, und der hedonistischen Internationalen, was auch irgendwie so eine Fun-Gruppierung ist, haben sich hingesetzt und haben gestern Abend die FDP-Wahlparty gestürmt und waren da irgendwie, haben das ganze Ding mit 30 Mann infiltriert und haben sich bei der offiziellen Ergebnisverkündung hingestellt und haben fett Konfetti geschmissen und gejubelt und sowas. Ne? Und die Rückkopplung fand dann irgendwie statt, als auf ZDF, glaube ich, ein Bericht über die Wahl war, wo auch das YouTube-Video am Start ist, wo halt die Ergebnisse verkündet werden und so eine Moderatorin oder ja, Tussi sitzt da und erzählt, ja, hier und bei der FDP ist die Stimmung ja auch niedergeschlagen nach der Verkündung des Ergebnisses und dann ist halt so die Einblendung zu diesem Ding drüber, wo halt 1,8% alle brechen so aus und fällt Konfetti in die Luft und das fand ich sehr geil. Ich hab gar nicht mitgekriegt. Ja, ich glaube, die müsste man. Ich für die harten Themen, ja. Du bist so der Fun-Wahlbeobachter. Ja, auf jeden Fall. Diese hedonistische Internationale, die muss ich auch mal näher beobachten. Ich habe jetzt zwei Sachen von denen mitgekriegt. Einmal diese Geschichte jetzt und einmal die Geschichte, wo der Gutenberg damals wegen diesen Plagiatsvorwürfen kurz vor der Absägung war und alle halt. Und durch die Medienberichterstattung, durch die, ja, die halt irgendwie den Typen ein positives Licht gestellt hat, gab es ja dann diese Aktion, wir wollen Gutenberg zurück und hier und da, wo sehr viele Anhänger dran waren. Und da haben die sich halt auch hingesetzt und haben eine Pro-Gutenberg-Demo organisiert, weil die ganzen Pro-Gutenberg-Leute es nicht geschafft haben, eine Demo zu organisieren. Und die wurden dann halt auch von den Medien befragt. Und er hat es halt auch voll getrollt und hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, wir wollen ihn zurück, weil der hat ja so eine tolle Frisur und ist ja auch adelig. Und das muss ja auch so sein, weil das war schon immer so. Und halt nur diese Null-Argumente, die auch die ganze Zeit von solchen Leuten kommen. Und das war auch sehr schön. Also da muss ich mal gucken. Ich glaube, die haben bestimmt die ein oder andere Aktion, wo man schön schmunzeln kann. Ja. Ja, ist schön, dass in Deutschland sowas möglich ist. Woanders wirst du dafür erschossen. Ja. So, ja. Ich muss jetzt ganz kurz mal vom Thema ablenken, weil wir haben das letzte Mal festgehalten, dass ich dieses Mal ein Bier trinken will. Oh ja. Ja, und das werde ich jetzt, ich werde das jetzt feierlich eröffnen. Achtung. Ja. Auch noch mit dem Original-Sound. Hier, du entwickelst dich noch zum Pro-Podcaster. Ja. Effekt, der Show-Effekt zählt. Jetzt musst du aber auch sagen, was du für ein Bier am Start hast. Ich habe ein lecker Mühlenkölsch. Also es ist eigentlich kein richtiges Bier, es ist Kölsch, muss man dazu sagen. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Kölsch ist eigentlich gar nicht so mein Lieblingsbier, das macht mir immer Kopfschmerzen. Aber Mühlenkölsch ist eigentlich ganz trinkbar. Und ja, das habe ich noch im Kühlschrank und jetzt geht's los. Prost. Prost. Ja, ich habe hier meinen Flying Power und ich habe es wirklich durchgezogen und habe ihn mit dem Lipo Vitan D angereichert vom letzten Mal. Aha. Schau mal, was passiert. Du hast es immer noch nicht getrunken? Doch, ich bin gerade dabei. Ach so, okay, cool. Du sagst gar nichts. Ja, es ist der erste Schluck jetzt. Das ist dieses japanische Zeug, so? Ja, genau, aber das habe ich halt jetzt noch reingekippt in so ein normales, in so ein Aldi Energy Drink. Das ist jetzt der Dual Doppel Energy. Ja, wenn es jetzt gleich hier anfängt zu blubbern und du nichts mehr sagen kannst, dann... wissen wir zumindest, was passiert ist. Ja, naja, ich glaube das. Mal schauen, was passiert. Ja. Ja, ja, schön, schön. Ich überlege gerade, ich glaube, ich hatte irgend noch einen dritten Punkt zur Wahl, den ich loswerden wollte, aber jetzt gerade spontan ist er weg. Über eine andere Partei oder noch um dieselbe? FDP war abgehakt, Piraten war abgehakt. Weiß nicht. Mal gucken, wenn es noch kommt. Kommt's. Die Piraten... Ja. Ja, ich überlege gerade, ich hatte mir hier irgendwo hatte ich mir noch so ein Notizding gemacht, weil ich irgendein Thema gefunden hatte, über das ich quatschen wollte. Ja. Da geht's schon los, ja. Jetzt der achte Podcast oder so und jetzt fängst du an, Notizen zu machen, ja. Nee, das war nur, weil das irgendwas Cooles war, was hängen geblieben ist. Oder jetzt halt nicht hängen geblieben, also vielleicht war es auch nicht so cool. Nee, ich finde nichts. Da müssen wir weiter rum improvisieren. Aber das passt schon, das haben wir bisher immer gemacht. Und ich habe ja gelernt, dass ich nicht browsen darf im Internet. Ja. Ich war gestern auf einem Konzert von den Screaming Females. Da wollte ein Kumpel von mir hin. Das war... Echt? Ja. Von den Screaming Females? Ja, der hatte das gesehen auf Arte Tracks oder sowas. Und das hat irgendwie nur einen 10er Eintritt gekostet. Ja, ja. Und da hat er gesagt, ach ja, hier, dann fahr ich mal dahin. Das wären halt irgendwie auch, ich weiß nicht, es war ein Kölner oder so, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja. Fand ich zwar ein bisschen affig, so nur deswegen dahin zu fahren, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist dann daheim geblieben, weil wir irgendwie auf einer Hochzeit waren am Wochenende alle. Ja, es wäre auch ein bisschen krass gewesen, wenn er da hingefahren ist. Also die haben, keine Ahnung, lass mich lügen, eine Dreiviertelstunde gespielt und dann war es vorbei, ne? Also es war ein ganz kleiner Laden. Die haben da vor 25 Mann gespielt. Und das war's dann auch. Also, da schlangst du nach Pisse in dem Laden. Oh, darf ich Pisse? Doch, ich darf ja Pisse sagen, ja. Du bist ja explicit. Deshalb darf ich ja auch ein Bier trinken, während ich podcaste. Ja, genau. Darfst sogar ins Bier pissen, wenn du willst. Nee. Wo war ich jetzt stehen? Ja, da schlangst du tierisch nach Pisse. Entschuldigung, Urin. Und sonst gibt's eigentlich nicht viel zu sagen, um ehrlich zu sein. Das ist so voll die merkwürdige Kombo. Die sind zu dritt. Der Drummer sieht eigentlich ganz normal aus. Die Sängerin, die ziemlich gut Gitarre spielen kann, ist irgendwie ungelogen 1,50 Meter hoch oder noch ein bisschen kleiner. Irgendwie ganz satanistisch drauf, so ganz so durch Haare verdecktes Gesicht. Hat einen unglaublich großen Mund und quakt die ganze Zeit und schreit ins Mikrofon. Und es geht schon ab. Also es ist so Garagenrock, Garage Rock. Ja, aber das ist ja auch wieder so reale Musik. Mit realer Musik kann ich ja nichts anfangen. Ach so, ja, stimmt. Du bist ja so ein Elektroniker. Ja, ich bin da so ganz schwierig. Auf jeden Fall, Der Bassist, der sticht da halt voll raus, weil das ist so ein Riesenvieh. Ja? Also wenn der hinter seinem Bass hängt, der Kopf so nach unten hängt, dann hat er einen riesigen Nacken. Ja? Und so leicht bucklig und der ist halt echt mächtig, der Typ. Und wenn er neben der Sängerin steht, ist echt Angst, dass der umfällt und sie einfach nur platt macht. Und das war schon sehr interessant anzusehen. Und die Musik klingt irgendwie live auch ganz anders als auf Platte, weil es einfach viel, viel roher ist. Und naja, aber auf jeden Fall, wenn dein Kumpel da hingefahren wäre, extra nach Köln, hätte sich nicht gelohnt, glaube ich. Ja, aber das ist eh so ein Konzertfreak. Gruß an den Henning, der das wahrscheinlich auch hören wird. Ich weiß nicht, ich glaube, der hatte einfach nur keinen Bock mehr, weil an so einem Tag nach so einer Hochzeit hast du wahrscheinlich nicht so den Bock. Ja, na klar. Henning, wenn du das hörst, komm nach Köln, gehen wir auf Konzerte, kannst du Konzertberichte schreiben für meine Seite. Ich glaube, da ich connecte euch da mal. Ich glaube, da könnte sich wirklich was ergeben, weil der Henning ist so einer, der wenn sich irgendwie die Gelegenheit ergibt, nimmt er das, glaube ich, mit. Der hat sich auch letztens ends über Leute aufgeregt, die nicht mit ihm auf ein Festival wollten, wo das Setup nicht klar war von Leuten, die kommen. Ja. Und die dann alle abgesagt haben, weil das, ach, ja, ist okay. Egal. Reden wir mit ihm mal irgendwann drüber. Also was kann ich auch nicht leiden. Also Konzert, ich weiß nicht, also, ja. Er soll sich einfach mal melden. Ich habe meinen Zettel gerade wieder gefunden. Da und, steht, was steht drauf? Da steht drauf, esoterische Wohnanlage. Ich habe mich letztens irgendwann am Wochenende einen Link gefunden von irgendwelchen Jungs in, was auch, Köln? Nee, das war Hannover, glaube ich. Irgendwelche Leute, die in Hannover so einen Häuserblock bauen, so mit hier wie man das halt so kennt, so ein Mietbunker-Wohnungsblock, ne? Mhm. Und der ist halt explizit nach esoterischen Sachen aufgebaut, wie hier, die haben sich den Feng Shui-Berater an Bord geholt und bis dahin geht es ja noch alles. Aber dann kommen so lustige Sachen wie eine in die komplette Hausgeschichte installierte Granda-Wasserversorgung, falls du davon schon mal was gehört hast. Nope. Das ist irgendwie so mondscheinbeschüttelbelebtes Superwasser, was, ich weiß es auch nicht. Jedenfalls fand ich diese ganze Sache so lustig, weil der zitierte Oberfail bei der ganzen Sache war irgendwie, wenn du auf den Grundriss geguckt hast, hattest du hinter der Küche so ein Essregal, wie heißt das denn, so ein Esszimmer, nicht Esszimmer, so ein Vorratsschrankraum. Ja. So ein Vorratsschrankraum, der auf der Planung irgendwie so breit wie die Tür war, aber 3 Meter tief. Und ich habe mir jetzt mehrfach vorgestellt, wie das wohl aussehen mag, wenn du irgendwas brauchst, was du auf 2,80 Meter Tiefe drin hast. Hast dann da so den Schrankboden. Und ja, und ich muss den Link nochmal raussuchen und unten drunter packen. Du hast ja halt echt bei jedem Feature nur an den Kopf gepackt. Also diese Wasserbelebungsanlage halt, das ist schon mal das größte Ding an sich gewesen. Dann noch alles irgendwie nach mysteriösen Mondschein, sonst was Geschichten. Ja, fand ich sehr lustig. Hab ich noch nie was von gehört. Finde ich auch eine komische Idee, aber jedem das seine. Ja, die Esoteriker. Wo war das? Köln, oder? Ich weiß es nicht mehr. Köln, Hannover. Ich muss mal gucken, ob ich den Link noch finde, dann packe ich den unten dran. Wir könnten das ja auch mal machen. Das gab es ja schon, diese homöopathische Globuli-Obert-Dosis-Geschichte. Ja. Du hängst mich gerade voll ab. Ja, macht nichts. dafür machst du das bei den Konzerten bei mir. Achso, okay. Ja, dann finden wir uns irgendwo in der Mitte. Facebook hat jetzt hier so Listen, so wie Twitter. Oder Google Plus, so Circles. Ja, stimmt, davon habe ich auch gehört. Ich finde es immer komisch, man kriegt das irgendwie nur so nebenbei mit. Also wenn man sich in Facebook einloggt, kriegt man da selten was mit irgendwie. Da ändern sich immer Dinge, ohne dass man irgendwas von mitbekommt. Ich habe ja die ganze letzte Woche geflucht, weil ich irgendwie mit dem Chat nicht mehr klarkomme. Ich weiß nicht, ob und wann und überhaupt die da irgendwas geändert haben oder wie das ausgerollt wird. Jedenfalls habe ich das Gefühl, vielleicht kannst du mir das ja bestätigen oder irgendjemand, der das hört, könnte mir das vielleicht mal bestätigen, dass ich das Gefühl habe, es tauchen immer nur bestimmte Leute in dem Chat auf. Ich habe so irgendwie meine 130 Freunde und in einem Chat tummeln sich immer nur so die gleichen 30 rum. Es gibt irgendwie gefühlte 100 Leute, die ich noch nie in so einem Chat-Ding gesehen habe, aber ich glaube einfach nicht, dass davon nie jemand online ist. Weil das halt auch irgendwie teilweise ja, sehr netzaffine Leute sind. Und ich habe das Gefühl, das war irgendwann mal in einem Newsstream so, dass du nur Sachen von Leuten gelesen hast, mit denen du kürzlich interagiert hast. Dass die, ja, genau. Dass die sowas auch beim Chat gemacht haben. Und wenn mir da irgendjemand sagen kann, ob dem so ist oder ob ich hier alleine stehe oder ob ich einfach doof bin, würde ich mich sehr freuen. Was meinst denn du, dass du gar nicht erst siehst, dass sie online sind oder dass du einfach keine Nachrichten von ihnen bekommst? Ja, dass ich einfach nie die Möglichkeit habe, was weiß ich, angenommen, du wärst jetzt einer davon. Dann sehe ich dich an der Seite ist ja diese Chatleiste, ne? Und da gibt es entweder, früher war es mal so, dass du nur die Leute gesehen hast, die online sind, und jetzt siehst du ja noch teilweise die Leute, auch wenn sie nicht online sind. Ja, genau. Und diese Liste müsste eigentlich viel, viel länger sein, weil die müsste genauso lang sein wie deine Freundesliste. Ja. Ja, und das ist sie nicht. Und ich habe das Gefühl, dass da halt irgendwie, dass es nicht zirkuliert, sondern dass es irgendwie halt ausblendet nach irgendwelchen Kriterien, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja, ist mir jetzt noch nie aufgefallen, aber stimmt, also die ist grundsätzlich... Achte mal drauf, weil du hast ja bestimmt mehr Facebook-Freunde, als da so auf die Seite draufpassen. Das sind so in einem Chat, glaube ich, so 30 Dinger untereinander. Ja. Ja. Und ich habe da jetzt schon, ja, ich bin am Durchdrehen. Ja, ich denke schon, dass er nur die einblendet, mit denen du auch wirklich den meisten Kontakt hast. Was ich auch okay finde, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich das okay finde, weil bei dem Newsstream, als das so geändert wurde, war das ja auch relativ schwierig, weil angenommen, ich schreibe immer irgendwie wild ins Internet und du liest es jetzt auf Facebook, kommentierst es aber nie, kommentierst aber bei deinen ganzen anderen Freunden rum, dann verschwindet irgendwann mein Stream aus deinem Fokus oder umgekehrt. Ich glaube, wenn du es teilst, dann zählt es aber auch als Interaktion, dann wird er das, glaube ich, nicht ausblenden. Wenn du gar nichts damit tust, dann wird das wahrscheinlich irgendwann ausblenden, das ist richtig. Das ist halt immer so eine Typensache. Wenn du jemand bist, der es einfach nur liest und da seinen Spaß hat und sonst nichts tut und es verschwindet irgendwann, ist das natürlich blöde. Ne? Ja, aber genau das meine ich. Warum müssen solche Sachen irgendwie automatisch passieren? Es muss doch nicht alles automatisch sein heutzutage. Ja, es ist halt eine Standardeinstellung. Du kannst es ja eigentlich auch umstellen. Na gut, dann gucke ich mal, ob ich da was finde. Also bei den Gesichtern, da weiß ich es nicht. Bei dieser Chatleiste, bei den Artikeln geht das. Also da kannst du das einstellen. Ja, bei den Artikeln, da weiß ich, da kenne ich das auch. Ich höre mich gerade irgendwie ein bisschen doppelt bei dir seit ein paar Sekunden. Aha. Müssen wir mal gucken. Ja. Ich habe nichts getan. Aber wir haben das Knacksen weg. Das ist richtig. Irgendwann kriegen wir es noch perfekt. Jetzt müssen wir noch dieses Echo rauskriegen. Was für ein Echo? Dass ich mich selber höre. Ich gucke einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt den Sound hier wegknapse. Egal. Ich muss leise reden. Ach ja. Ja. Bist du Zocker? Hatte ich schon mal gefragt, ne? Was bin ich? Wenn du Zocker bist, kannst du dir bis morgen noch Portal holen. Das gibt es noch kostenlos bei Steam, das 1er. Da werde ich, glaube ich, auch noch... Ja, das 2er ist rausgekommen, aber beim 1er werde ich jetzt, glaube ich, irgendwie nochmal zuschlagen. Das heißt, zuschlagen, ich muss mir halt einfach nur klicken und dann hast du es im Steam drin und kannst es dir halt irgendwann mal runterladen, wenn du mal Bock auf Gezocke hast. Ja. Nee, ich zock eigentlich jetzt nicht mehr so richtig. Das Einzige, was ich zock, ist immer noch das Tower Defense Game von neulich. Immer noch das Flash-Ding? Ja, genau. Das ist witzig. Das ist gut. Ja, da bin ich immer noch nicht dazu gekommen, das auszuprobieren, weil das auf dem Tablet nicht richtig läuft. Dafür habe ich in der Android jetzt nochmal zwei verschiedene ausgetestet. Irgendwie Nexus Defense, was nicht so cool ist. Ja. Und muss ich mal kurz gucken, wie das andere heißt. Das weiß ich gar nicht, weil das fand ich sehr geil. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Was hast du nur für ein Tablet? Moment, lass mich ganz kurz noch zu dem Link scrollen. Das hieß Armored 2 Tower Defense. Link folgt auch. Ich habe hier stehen ein Galaxy Tab 10.1, aber V, also diese Vodafone-Version, die rauskam, bevor das 10.1er, wo da jetzt hier die ganze Apple-Samsung-Geschichte war. Ist eigentlich baugleich, ist ein bisschen dicker und hat eine 8-Megapixel-Kamera statt einer 3er. Ja. Bin sehr zufrieden. Ja, glaube ich. Ich wollte mir eigentlich auch das Samsung Galaxy Tab holen, aber da das ja hier nicht mehr, noch nicht verkauft wurde, weil es ständig blockiert wird, habe ich mir mal andere angeschaut und ich fand dieses Asus Transformer ziemlich cool. Das war vom Preis her auch relativ human. Und du hast die Möglichkeit, bei dem Ding so das anzudocken an eine extra Tastatur. Und dann hast du so einen kleinen Laptop. Also der Bildschirm ist dann effektiv dein Tablet, auch mit dem Android. Und zusätzlich hast du noch eine Tastatur und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich überlege gerade mal, in welchen Situationen am Tablet die Tastatur wirklich lohnen würde, weil das Tablet ist ja eigentlich, finde ich, so ein Device, was ein Notebook nicht wirklich ersetzt. Auch von den Ja. ganzen Anwendungen, die du jetzt, gut, vom iPhone kann ich jetzt mal nicht, iPad kann ich jetzt mal nicht reden, weil da kenne ich mich nicht aus. Aber es ist ja zumindest unter Android schon mal so, dass das, was es so an Apps gibt, ja nicht wirklich konkurrieren kann mit Software, die du auf dem Rechner betreibst. Also klar, der Twitter-Client auf dem Pad oder auf dem Rechner hat so die gleiche Funktionalität. Aber wenn ich mir jetzt hier angucke, was ich auf dem Laptop gleichzeitig noch mache mit dem ganzen Sound und Recording zum Beispiel, klar, da fliegt's raus. Ich kann es mir jetzt so vorstellen, für Mails, für Surfen brauchst du es nicht. Ja, Wo genau, also ich würde das jetzt auch für Mails sehen und vielleicht, wenn ich mal irgendwie irgendwo im Netz was bisschen Längeres schreiben müsste, Ja, irgendwelche Artikel oder sowas, also Kommentare, genau, oder sowas. genau, also da finde ich das schon ganz fancy, weil du klappst es dann einfach zusammen und hast halt auch so ein extrem dünnes Laptop dabei, also Tablet, Laptop, Tablet, Laptop. Laplet. Ja. Fand ich ganz gut, die Sache, also diese Idee. Das hat mir gefallen. Ich glaube, das werde ich mir irgendwann mal besorgen in nächster Zeit. Was zahlt man für so ein Ding? Gibt es, glaube ich, in zwei Varianten. Einmal eine 16 GB-Version, die kostet, ich glaube, wenn du es günstig kriegst, irgendwie 379 Euro. Und dann gibt es eine 32 GB-Version und die kostet, boah, schieß mich tot, 470, 480, irgendwie sowas. Und es ist gut, es ist Android 3.2 drauf, es ist schnell, also es lässt sich gut bedienen, es ist gut verarbeitet. Es hat eine ganz interessante Optik, also nicht so standard flach und so. Es hat ein bisschen gewölbt, glaube ich, hinten und hat so eine geriffelte Oberfläche hinten. Also macht einen ganz guten Eindruck. Hast du schon eine Hand gehabt? Ja, ich habe es mir mal in einem Elektronikfachmarkt angeschaut. Ah, in einem lokalen Elektronikfachmarkt, okay. Ja, Tablet ist auf, ja, ist halt ein zusätzliches Device. Also meiner Meinung nach ersetzt du damit nicht irgendwas, sondern ja, ist halt so die Surfmaschine für die Couch oder so die YouTube-Unterhaltungsgeschichte. Genau. Ja, und Mails und Twitter wird halt auch noch irgendwie ein bisschen schöner und mobiler. Ich meine, auf dem Smartphone hast du den ganzen Kram auch dabei. Aber ich glaube, du weißt, wie es ist, auf dem Smartphone mal irgendwie eine Mail zu schreiben. Das macht halt keinen Spaß. Nee, überhaupt nicht. Ich mag es auch gerne ein bisschen größer. Weiß nicht. Ich sehe mich oft irgendwie in der Küche oben sitzen, in der Wohnküche und da ist mir der Laptop eigentlich immer zu groß, wenn er auf dem Tisch rumsteht und ich möchte einfach irgendwie mal Zeitungen lesen oder Artikel von Zeitungen lesen online. Und da hätte ich schon gern so ein Tablet oder einfach mal, wenn man abends im Bett liegt und willst mal kurz noch irgendwas lesen. Laptop ist immer so klobig, so groß. Ja, und Smartphone ist zu klein und da ist so ein Tablet gar nicht so schlecht. Ich habe mich immer gegen die Dinger gewehrt. Als die rauskamen, habe ich den Sinn von den Teilen echt nicht verstanden. Ja, aber mittlerweile muss ich sagen, das ist schon eine ganz komfortable Sache. Ja, ich profitiere bei meinen täglichen Zugpendeleien auch auf jeden Fall nochmal von dem Ding. Das macht das Ganze auch ein bisschen kurzweiliger, egal ob das jetzt halt ein Game oder bei dem großen Screen macht es halt auch wieder mal Spaß, dann Film drauf zu gucken, ne? Ich meine, du hattest Ja. die Möglichkeit zwar schon auf den Smartphones oder ja auch schon noch vorher auf den Spielekonsolen oder sonst was, aber auf so einem kleinen Screen ist halt nichts, ne? Ja. Und ja, so. Oder auch wenn du irgendwie Mensch für Serien bist, das ist auch schön, so Ja, auf jeden Fall. die Dinger einfach so auf der Hand dabei zu haben, ne? Ja. Wie lange hält denn der Akku, wenn du noch einen Film guckst? Einen Film kriegst du da schon problemlos durch. Müsste ich mal gucken, weil ich hänge das halt, wenn ich daheim bin, an Strom und wenn ich an der Arbeit bin, an Strom, so via Docking. Ja. Von daher, ich hatte es, glaube ich, noch nie, dass ich es jetzt irgendwie leer hatte. Aber gut, das ist halt wie bei den Smartphones auch. Da musst du halt einmal irgendwie den Gedankensprung machen, das Ding irgendwie immer an den Strom zu hängen. Und wenn du den gepackt hast, dann passt es eigentlich immer. Also, ich habe da auch schon eine Hin- und eine Rückfahrt ohne jetzt dazwischen aufladen mit Film durchgekriegt. Also, so dass du da schon mal 3 Stunden gucken kannst, passt schon. Ja. Oh, not bad. Ja, ich glaube, ich werde mir das Asus-Teil mal holen demnächst. Ja, dann berichte, wenn es soweit ist. Ich bin Ja, immer werde ich interessiert, tun. ja. Werde ich tun. Vor allem das Asus ist ja auch schon wieder, ja gut, beim Dreier ist, glaube ich, noch nicht so viel los, dass es sich lohnt, das irgendwie aufzumachen und da so Custom-Images drauf zu spielen. Bei den Telefonen, da hast du ja schon den einen oder anderen Vorteil. Ja. Hast du eigentlich schon mal Windows 8 angeschaut? Nee, noch gar nicht. Ich habe nur irgendwie jetzt im Newsfeed eine Meldung durchswitchen sehen, dass es so Windows 8 bootet in 8 Sekunden. Fünf Sekunden. 5. Fünf Sekunden. Fünf. Das ist fantastisch. Da hast du dann auch diesen lustigen Kachel, diese Kacheloptik, die es schon bei den Windows 7 Smartphones gab. Ist es jetzt ein Windows 8 Phone oder ist das ein Windows 8 Desktop sowie Windows 7 für einen Rechner? Desktop. Also du kannst ja im Moment kannst du dir das Windows 8 in der Developer-Version kostenlos von Microsoft runterladen, auch ohne Registrierung. Du gehst einfach auf die Webseite und lädst das da runter, was ich sehr cool finde. Also das habe ich, glaube ich, von Microsoft noch nie erlebt. Und installierst ja am besten irgendwie eine virtuelle Maschine oder sowas und haust dir dann damals Windows 8 drauf. Und dann startet das Ding, dann hast du da diese lustige Kacheloptik, die es halt von diesen Windows 7 Phones schon gibt. Wo deine E-Mails immer aufplöppen, wenn es Neues gibt, oder das Wetter oder Facebook-Einträge und sowas. Also ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber du hast parallel dazu, das kannst du umswitchen oder irgendwie kombinieren, noch deinen normalen Desktop, so wie du ihn heute von Windows 7 kennst. Und der Gag bei der ganzen Sache ist natürlich, dass diese Windows 8 Phones, die dann rauskommen, vermutlich zeitgleich oder vielleicht sogar ein bisschen vor dem Betriebssystem, Desktop-Betriebssystem, genauso aussehen und deine Apps, die du dann auf dem Rechner hast, wahrscheinlich genauso synchronisiert werden auf dein Phone und dass du halt so die Kombination aus Desktop und mobilem Endgerät ein bisschen enger zusammenrückt. Und das finde ich eine ganz coole Sache, muss ich sagen. Also ich meine, wenn du auf deinem Rechner zu Hause vielleicht mit Apps leben kannst, nur einen großen Monitor hast, und dasselbe aber auf deinem Phone machen kannst, genau da weitermachen kannst, theoretisch, wo du auf deinem Desktop gearbeitet hast, finde ich schon nicht schlecht. Ja, theoretisch hört sich das ganz gut an. Ich habe halt irgendwie nicht mal die Angst, weil ich bin jetzt kein Nutzer, den es betreffen würde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es prädestiniert für so, wir verkacken es einfach mal auf beiden Seiten und versuchen es hier und versuchen es da, machen aber hier einen Fehler und da einen Fehler und dann, ja, also die Möglichkeit da irgendwie, ja, Scheiße zu bauen, ist irgendwie immens hoch, weil das sind ja irgendwie zwei Systeme, die gegensätzlich ja nicht sein könnten. Der Laptop mit der, auch die komplette Bedienung mit der Maus und sowas. Und dann switchst du auf die andere Oberfläche um, die ja mehr auf Smartphone, Tablets und sonst was designt ist. Also ich glaube, da könnte man sich irgendwie erstmal aufstoßen. Da könnte man sich irgendwie viele Probleme an Bord holen. Was meinst du genau? Ja, weil du Also halt, du verheiratest zwei Welten miteinander, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Wenn ich das jetzt so verstanden habe, dass du zwischen den Benutzeroberflächen im laufenden Windows 8 umswitchen kannst. Also ich stelle mir jetzt gerade hier so meinen Laptop vor, wo ich so mein Windows drauf habe. ja. Mit der Windows XP 7, was weiß ich, Benutzerinteraktion, wie man das schon so immer kennt. Und dann drücke ich so auf den geheimen Knopf und dann macht so Swoosh und ich habe die Grid-Optik. Die aber eher dann wieder auf so Tablet oder Phone-Devices ausgelegt ist, wo ja auch die Bedienelemente von den ganzen Programmen irgendwie, ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber ich habe gerade irgendwie das Bild von einem Excel im Kopf, was ich mit einer Maus bediene und was ich dann auf dem Smartphone habe, Ja, wo die Oberfläche zwar umschaltet, aber die Apps, die dahinter liegen, ja entweder für das eine oder für das andere sind. Und ich glaube, das könnte für Verwirrung sorgen, einfach nur. Ach, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, du wirst einfach deinen Desktop haben, wirst ganz normal, wie du es heute kennst, darauf arbeiten und hast halt parallel dazu, sagen wir mal so, du hast deinen Desktop mit Windows 8 drauf, mit dem du arbeitest wie heute, mal abgesehen von dieser Oberfläche, die du dazu schalten kannst, und du hast dein Windows Tablet. Und dein Windows Tablet, das hast du konfiguriert mit all seinen Apps, das benutzt du, wenn du unterwegs bist. Da hast du so ein Übersichtskachelbildschirm mit Facebook, mit E-Mails, mit Wetter, mit allem, was dich irgendwie interessiert. So, und jetzt kommst du nach Hause und arbeitest an dem Desktop, vielleicht hast du sogar zwei Monitore, und auf dem einen hast du immer die Übersicht mit diesen Kacheln und auf dem anderen arbeitest du weiter oder du arbeitest einfach. Vielleicht möchtest du den Rechner auch, weil du gerne irgendwie Filme über deinen Fernseher guckst, vielleicht möchtest du den auch irgendwie an den Fernseher anschließen. Du möchtest auf dem Fernseher aber vielleicht nicht die Desktop haben, sondern du möchtest da dein Mobile Screen haben mit den Kacheln, weil es einfach ein bisschen fancier aussieht. Und also ich glaube, da kann man schon eine Menge kombinieren. Also ich kann mir es auch nicht so richtig vorstellen, aber ich glaube, da ist eine Menge Potenzial dahinter. Ich muss in sowas immer extrem reinwachsen. Wenn es so für GUIs Parteien geben würde, würde ich, glaube ich, der extreme CDU-Wähler sein und hier immer noch mit einem Windows 95 Setup durchfahren. Weil ich komme mit so, wenn sich die Standardeinstellungen, die man so kennt, ändern, dann habe ich da ein irrsinniges Problem mit. Alles, was optional hinzukommt, da kann ich gut mit leben. Aber alles, was so meine Welt, mit der ich mich auseinandergesetzt habe und die ich jetzt so kennengelernt habe, wie ich sie benutze, sobald sich da irgendwie was ändert, dann krieg ich Plack. Ja, da muss ich aber leider Darwin zitieren. Ja, und jetzt muss ich kurz googeln, aber ich kenne das Thema Darwin Change. Du musst auf jeden Fall wieder so ans Mikrofon gehen, wie du eben bei dem Wort zitieren. Ja, das werde ich auch tun. Ich muss nur kurz mal meinen Laptop. Charles Darwin hat nämlich gesagt, "It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change." Das heißt laut Charles, ich muss jetzt doch irgendwie Windows 8 machen, wenn ich Darwin... Ja. Richtig. Oh, fuck. Ja. Charles Darwin sagt, benutze Windows 8. Okay, dann werde ich das mal tun. Oder ich werde einfach das nächste Linux-Update fahren und da wird es auch wieder anders sein und dann passt es auch wieder. Linux, Gott, ich hatte noch nie Linux auf meinem Rechner. Gibt es immer noch so viele Releases, irgendwie SUSE, Ubuntu, Red Hat, keine Ahnung. Ich beobachte da den Markt nicht so. Ich habe mir irgendwann mal ein Ubuntu geklickt und bin da sehr glücklich mit. Ich denke schon, dass es diese ganzen parallelen Dinger irgendwie noch existieren, aber so von meinem Gefühl hat Ubuntu und Debian die größte Anhängerschaft. Ja. Weil die es halt einfach geil machen. Also ich kenne es halt auch noch von früher, wo man halt wirklich rumklicken musste und nichts geht und hier und da, aber inzwischen ist es wirklich wie eine Windows-Installation. CD rein, 5-6 Klicks, Schritte durch, fragt er dich nach dem Tastaturlayout und wie die Platte partitionieren willst und fertig. Also das, ich habe es meiner Frau auf ihren Laptop inzwischen schon drauf gemacht, weil der irgendwie zu klein war für das XP, was da drauf war. Das ist irgendwie vollgelaufen, sobald du eine Datei auf dem C-Laufwerk gespeichert hast. Und das ist halt wieder so eine Betriebssystemdiskussion, aber ich finde, da hat sich immens was getan, das ist einsteigerfreundlich geworden. Okay. Du hast deine Frau zum Linux-Geek gemacht. Ja. Und ich Geekin. Ja, und ich habe mir noch so eine Distribution drauf gemacht, damit ich jetzt auch lustige Wortspiele machen kann, weil meine Frau macht jetzt Easy Peasy. Hm? Ja, das ist der Name von der Distribution, Easy Peasy. cool. Ja, ne? Finde ich gut. Ja. Wer kann das schon sagen, ne? Ja. Meine Frau ist easy peasy. Hat easy peasy. Macht easy peasy. Macht easy peasy. Ja, peasy machen, ne? Verstehst. Da bin ich jetzt verlegen. Bist du verlegen? Hm. Bin ich verlegen. Was macht denn das Bier? Das Bier ist, ich sag mal, noch ein Viertelflasche. Flasche. Ich habe nämlich kein Getränk mehr, aber ich glaube, das ist ein 0,5er, also ich zu meiner Verteidigung, warum ich so lange brauche. So eine Bauhülse. So, ja, schweigen wir noch. Ja, ich guck gerade mal auf die Setuhr, ob wir noch aufnehmen. Ich hab jetzt wie lange haben wir denn schon? Oh, dreiviertel Stunde. Viertelstunde kriegen wir noch rum, dann haben wir wieder unser Stündchen, wie immer. Ja, Wahl. Jetzt könnte ich noch ein Thema anreißen, was ich sehr interessant finde, aber leider habe ich mich noch nicht genug eingelesen, um da jetzt großartig argumentieren zu können. Was ich aber grundsätzlich interessant finde, ist, man hat ja vor 2 oder 3 Wochen vielleicht mitbekommen, dass bei der UBS Bank wieder einer von den Bankern irgendwie der Bank einen Schaden von 2 Milliarden eingebrockt hat. Und zwar in dem Maße, dass sie halt wieder nichts davon mitbekommen haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo es zu spät war. Und jetzt gibt es ja einige sehr, sehr interessante Wirtschaftsblogs im Internet. Und bei einem davon war ein Artikel zu lesen, dass, also der versucht hat zu widerlegen, dass das Hauptargument für die Banken, Also du merkst, ich schwimme da schon ein bisschen. Also Banken sagen ja immer, das passiert, wenn clevere Leute irgendwie versuchen, clevere Finanzinstrumente aufzustellen. Und dann geht ja immer die Diskussion los, solche Leute kriegen unfassbar hohe Boni, unfassbar hohe Anreize, um ihren Job gut zu machen. Und dieser Blog hatte einfach einen Artikel verfasst und die These aufgestellt, dass es eigentlich komplett kontraproduktiv ist, den Leuten so einen hohen variablen Anteil auszuzahlen und dass man ihnen eigentlich ein Fixgehalt geben müsste, weil je höher der Anreiz ist, zu profitieren, desto höher ist irgendwie deine Bereitschaft, auch Scheiße dafür zu machen, oder? Also die Risikobereitschaft dann, steigt dann. Genau, also eigentlich kaufst du dir nur Risiko ins Unternehmen ein. Ja, du sagst den Leuten, du kriegst ein fixes Gehalt von 250.000 im Jahr, aber wenn du für uns so einen hohen Umsatz machst, dann kriegst du davon, kriegst du nochmal 600.000 an Bonus. Und dann sagt er, hey, cool, das will ich haben. Der Mensch ist ja grundsätzlich erstmal gierig. Und sie sagen, wir geben dem Mann so viel Geld, weil der ist einfach verdammt gut. Ja, klar ist er verdammt gut, aber der ist auch verdammt gerissen und denkt sich an irgendwelche coolen Sachen aus. Und fährt halt volles Risiko, um an diese 600.000 zu kommen. Und dieses Risiko spiegelt sich dann am Ende in solchen, jetzt in dem Fall natürlich extrem fatalen Komplikationen wieder. Und er verringert einfach den Marktwert des Unternehmens, weil das Risiko viel zu hoch ist. Und insofern ist es komplett kontraproduktiv. Ich fand den Aspekt eigentlich relativ interessant, weil es hebelt erstmal komplett die Argumentation der Banken aus. Diese Bankengeschichte, ist ja auch krass, was da eigentlich die ganze Zeit abgeht. Ne? Wo ich noch einhaken wollte, wegen der Mensch, wenn der die Möglichkeit zum Kohlemachen sieht, dass dann irgendwie kranke Ideen aufkommen, ist auch wieder was Lustiges hat meinen Weg gekreuzt. Und zwar, ich weiß nicht mehr in welchem, aber in irgendeinem Massive Online-Multiplayer-Rollenspiel-Dingens haben sich halt Leute hingesetzt und haben gesagt, oh, wir machen hier so ein Schneeballsystem auf, wo es irgendwie eine Corporation gibt und da wirst du Mitglied und wirbst Leute und für jeden Geworbenen kriegst du dann irgendwie wieder Kohle, wie es halt so ist bei dem Schneeballsystem, ne? Und die haben das Ganze dann halt gemacht mit Ingame-Währung, die du halt auf bei eBay wieder für richtige Kohle tauschen kannst, und haben sich dann halt echt hingesetzt und haben so ein Ding losgetreten, wo halt ewig viele Leute mitgemacht haben und er dann halt reale Kohle rausgefallen ist. Okay. Das ist ein bisschen wie dieses früher, wo World of Warcraft losging, so wir setzen den Asiaten hin und lassen ihn Gold farmen und ziehen das Ganze auch irgendwie so auf, dass wir dann ja das Ganze irgendwie organisatorisch groß haben und dann nach eBay gehen oder sonst was. Aber da ist ja sozusagen der normale Benutzer noch dazu angehalten, selbst bei dem Geschäft mitzumachen. Währenddessen, wenn du ihn in so ein Schneeballsystem reinholst, ne, lässt du ihn dann halt wieder ja, selbst die miese Arbeit machen. Ja. Fand ich auch lustig, dass solche Systeme, die halt hier in der realen Welt irgendwie funktionieren, sich langsam auch ja, im Netz durchsetzen. Oder andere Sache, was ich auch irgendwie letzte Woche gehört habe, war, es war ein Typ, der betreibt irgendwie so einen großen Motorsportblock und der meinte, er hat jetzt irgendwie eine E-Mail bekommen, so, zahl mir 100 Bitcoins, ansonsten machen wir DDoS auf deinen Server. Und er hat sich dann irgendwie auch mal ein bisschen schlau gelesen im Internet und geguckt, wo man sowas machen kann und wo man sich so Botnetze mietet und alles Mögliche. Und er hat dann halt auch ends viele Leute gefunden, denen das auch passiert ist. Und es scheint dann wohl auch jetzt wieder so eine Masche zu sein, den Leuten, ja, so ein bisschen so Schutzgeld wie Mafia, ne? Bezahle uns mal was, damit wir deinen Laden offen lassen. Ja. Ich glaube, da wird noch. DDoS ist Denial of Service. Ja, genau, aber halt distributed, also ein D mehr, Ah, mit okay. massig Leuten, die von überall sitzen. Ja. Ja, aber es ist halt lustig, wie so sich die mafiösen Strukturen auch wiederfinden. Das auch hat wahrscheinlich auch wieder was mit diesem Evolutionsding zu tun, ne? Wenn es in dem einen funktioniert, probiert man es im nächsten Medium dann weiter mal aus. Ja, klar. Ich meine, im Endeffekt sind das alles ja, ich meine, die versuchen ja relativ nah an realistische Prozesse ranzukommen mit solchen Spielen. Und da alles nur Menschen sind, die da rumlaufen, ist es, glaube ich, relativ einfach, solche Dinge da zu etablieren. Ne? Ja, ich bin ja leider gar nicht drin in diesen Massive Online-Dingern, aber ich glaube, das ist auch irgendwie so ein interessantes Soziotop. Ja, allein wenn du dir so also World of Warcraft schon mal anguckst, das ist ja schon mal immens extrem. Da gibt es ja die Berichte, angefangen von Sucht bis hin zu Leuten, die sich irgendwie mal totgezockt haben. Kennst du die South Park-Folge? Ja, natürlich. Wo Cartman mit dem Stuhl sitzt und sich gar nicht mehr rausbewegt und seine Mutter irgendwie die Bettpfanne. Ja, aber es ist halt echt nicht so abwegig, ne? Und ja, da gibt's ja noch ends die Dinger irgendwie. Ich glaube, es gibt so ein Star Wars Massive Online Multiplayer Dingens, wo die Macher einfach nur gesagt haben, hier ist Welt. Ohne irgendwie Quests oder sonst was. Was sich aber auch hochdynamisch entwickelt. Also nicht nur mit so der kleine Mensch fährt jetzt auf seinem Ding lang und schießt mal jemanden ab, sondern auch richtig mit, ja, analog zu World of Warcraft, dieses Gildendingens, so dann halt, ja, so richtig krass aufgezogen. Da gibt es halt wirklich so die eine Seite, die ends durchstrukturiert ist und die andere, wo dann halt teilweise auch dann wieder irgendwelche, ja, riesig organisierten Entmachtungsdinger laufen, die irgendwie über ein halbes Jahr geplant sind und mit zig Leuten und dem Ultra-Timing dann arbeiten, um irgendwelche Sachen zu bewegen. Gibt's das noch? Ich glaube, Star das. Wars Ich Online? habe da auch irgendwie letzte oder vorletzte Woche von gehört. Ich denke, das gibt's noch. Aber ja, das sind halt alles so Dinger, wo du irgendwie immer nicht. So, wie sagt man, glaube ich, Casual Gaming heißt das, wenn man ab und zu mal Golf spielt an der Wii oder sowas. Und das sind halt alles so Dinger, wo du so Casual Gaming-mäßig nicht reinkommst. Ja. Zu Star Wars fällt mir im Moment ja nur ein Ich No. habe es gehört, aber ich weiß gar nicht, wo irgendwas im. Ist es im zweiten, wo er ihn. Ne, im dritten, wo er ihn diesen Schacht runterwirft, der Darth Vader, der Ja, genau, Imperator? das Finale der ersten Trilogie, wo der Imperator den Luke Skywalker mit seinen Jedi-Blitzen gerade brutzelt und dann Darth Vader nebendran steht und halt irgendwie mitkriegt, mein Gott, der tötet ja gerade meinen Sohn. Und eigentlich ist es ja alles klar gewesen. Und jetzt steht er da und guckt halt immer zu Luke und dann wieder zum Imperator, zu Luke, zum Imperator. Und dann hörst du halt, nein, nein. Und dann nimmt der Imperator und schreit. Also, ich meine, ganz ehrlich, es hätten sich wirklich sparen können. Das ist natürlich jetzt gekrittel, weil ich glaube, die haben viele gute Sachen da rein retuschiert. Aber ich meine, Dialoge zu verändern, finde ich ein bisschen War merkwürdig. das Ne? nicht damals auch schon? Es gab doch mal irgendwann, wo die DVDs relativ neu aufkamen, gab es doch hier diese Special THX-Edition nochmal von Star Wars, wo das erste Mal so neu aufgelegt wurde mit zusätzlichen Ja. Szenen und sonst was. Da war doch auch irgendwie Änderungen Ja, ja. Im eigentlichen Storyboard oder im Dialog oder irgendeine zusätzliche Szene, die das anders gemacht hat, als es früher war. Ja, das ist ja okay, wenn es irgendeine zusätzliche Szene ist, die sie ausgegraben haben, die irgendwie so mal aufgenommen wurde. Und die haben ja auch irgendwie an irgendwelchen Marktplätzen, ich glaube im ersten Teil, wo die auf, wie heißt denn der Plan? Ich glaube Alderaan oder so, wo sie dann in diesem wo er Obi-Wan trifft und das ist dieser Wüstenplanet, da haben sie auch auf diesem Marktplatz ziemlich viele kleine Roboter reinretuschiert, damit dieser Marktplatz einfach lebendiger wirkt. Das finde ich alles okay, das ist alles so beiläufig, so subtil im Hintergrund, aber wenn du Dialoge änderst und irgendwie da Schreie reinbringst, die da vorher nicht waren, das finde ich reichlich merkwürdig. Das ist ja genauso, wie wenn ich, keine Ahnung, der Mona Lisa einen Schönheitsfleck hinmale und sage, die ist jetzt aber noch schöner. Ja, so ein Dirty Sanchez-Bart. da stellt sich mir die Frage, warum ändert man denn einen Film überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Also quasi, wahrscheinlich um ihn mit der Zeit gehen zu lassen. Na, kann man da ja unterstellen? Vielleicht ist es ja auch Geldgier, die man einfach unterstellen könnte, aber man weiß es natürlich nicht. Von daher ist es schwierig, sowas zu sagen. Aber also ich persönlich wüsste nicht, warum man das machen sollte. Da drehe ich halt einen neuen Film, wenn ich es irgendwie mit der Zeit gehen lassen will. Ja gut, er hat ja neue Filme gedreht, aber ich weiß nicht, ich glaube, ja, ich kann da beide. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ich glaube, ich kann da beide Seiten verstehen. Ich fände es auch gut, wenn er einfach so bleibt, wie er immer war. Das ist so, wie ich den Film kennengelernt habe. Und wenn ich jetzt heute meinen kleinen Neffen den Film zeigen würde, dann würde ich eigentlich wollen, dass er den Film genauso sieht, wie ich ihn damals gesehen habe. Aber wenn du jetzt sagst, die kleinen Kiddies sollen heute Star Wars gucken, also sie fänden es cool, wenn sie es täten, den musst du ja schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, was bieten, aber die sind andere Dinge gewöhnt. Und wenn du das Ding einfach ein bisschen aufpolierst, hier ein bisschen mehr reinbringst, da ein bisschen mehr rein, ein paar Roboter, ein paar effektvollere Lichtschwerter, das finde ich okay. Ja, aber das sind halt so, das sind so Nebensächlichkeiten irgendwie, so Dinge, die einfach dann da sind, die an der Story nichts ändern. Aber sobald du irgendwie anfängst, an der Story was zu ändern und jemand sagt mehr, als er eigentlich mal gesagt hat, das stört mich halt irgendwie. Und ich meine, einer der neuen Kritikpunkte ist ja auch, dass die Ewoks jetzt auf einmal blinzeln. Ich meine, es waren damals irgendwelche Puppen, die haben halt Augen gehabt, Teddy-Knopfaugen, und die haben einfach geguckt, die haben einfach immer gestarrt, diese Bärchen. Ja? Mhm. Und jetzt haben die da digital so ein Augenzwinkern immer rein retuschiert, dass die einfach blinken, als ob sie echt wären. Ja, und ich finde, sowas kann man auch noch vertreten, Herrgott. Ja. Ich meine, das sind halt, im Endeffekt sollen es ja Lebewesen darstellen. Und weil es damals vielleicht zu teuer war und die es heute reinmachen, ist in Ordnung, ja, kann man mit leben. Aber Dialoge, finde ich, das geht halt gar nicht. Also Fazit, blinkende Ewoks sind okay, aber wenn die Lea jetzt fragen würde, warum liegt denn hier Stroh rum, wäre nicht so der Brenner. So kann man es zusammenfassen. Obwohl, wahrscheinlich eher. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt, Lea würde fragen, warum liegt denn hier Stroh rum? Und Han Solo würde sagen, ja, dann. Lass mir doch ein. Das hast du jetzt gesagt. Ja, das war ja nur Zitat. Ja, dann lass mal den Millennium Falcon reparieren. Ja, Star Wars. Ich weiß nicht, ob man da noch viel zu sagen muss. Also ich fand ich das cool irgendwann. Ich glaube, als diese 9 Teile gedreht wurde der Hype irgendwie um die Sache so groß, dass das Ganze ein bisschen entmystifiziert wurde. Also für mich zumindest. Ja, das stimmt. Und ich fand den ersten schlecht. Ich fand den zweiten unglaublich schlecht. Und den dritten fand ich im Gegensatz zu den ersten beiden eigentlich wieder gut, aber nur weil die ersten beiden so schlecht waren. Fand ich auch komplett daneben. Ja, viele sagen ja, die sind vom Stil her eigentlich genauso wie die alten, aber das sehe ich mal absolut nicht. Ja. Also ich finde die total lieblos gemacht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt einfach nur Nostalgie ist oder was es ist, aber ich finde die einfach nervig, die Filme. Ich habe den zweiten und dritten jetzt nicht so präsent vor Auge. Ich weiß nur, dass als diese Episode 1 oder so damals rauskam, hat es mich unglaublich angekotzt, weil so ein bisschen von dem ganzen Star Wars Flair hing auf jeden Fall daran, dass das ganze Universum benutzt war. Das heißt, die Schiffe haben nicht geglänzt wie bei Star Trek oder Stargate oder sonst was, sondern die waren halt zusammengeflickt und hier die Nietenplatte und sonst was. Und das hat beim Einser gefehlt. da hat dann wieder alles geglänzt und geblinkt und Ja. es sah halt irgendwie aus wie aus der, ja, der, das, ja genau so, das glänzende Blinkende sieht halt aus wie so aus der Silicon Graphics Farm und die alten Dinger, da hast du halt irgendwie noch so ein bisschen den Modellcharakter gehabt. Ich glaube nicht, dass es irgendwie die Technik ist, die dich da das Ganze anders wahrnehmen lässt, aber ja, wenn du halt ja, die Technik nutzt, um irgendwie das Flair von damals versuchst wieder zu erzeugen, indem du halt solche Sachen machst, wie benutzte Sachen zu modeln und nicht irgendwie neue Sachen, wäre das wahrscheinlich gar nicht so auffällig gewesen. Aber ich weiß, dass mich das immens gestört hat und ich glaube, dass das auch wirklich ein Punkt war, der mich angepisst hat. Ja, das stimmt schon. Nun gut, Stunde voll, Star Wars Ja. durchdiskutiert und explicit gewesen. Aber hallo, Aber hallo. so explicit wie noch nie. Ja, Steigerungspotenzial ist weiterhin vorhanden. Ja. Ja. Dann, was gibt's noch zu sagen? Außer tschüss. Außer Tschüss. Nicht viel, ne? Genau hier, ich wollte das Lied noch anspielen. Das bringe ich jetzt auf jeden Fall noch auf den Stream, weil, da das ja eine Eigenproduktion ist und also nicht von mir, aber von jemandem, den man kennt und das Ganze nicht irgendwie kommerziell vermarktet ist, darf man das. Und dann ist der Sound jetzt weg im Hintergrund und dann würde ich uns doch verabschieden mit dem Song namens Crazy Song von Von Irrational Affairs nannte sich das Ganze damals, glaube ich. Aber ich mache das unten, hänge ich das nochmal in die Shownotes dran. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Fuck, ich hab's hier gar nicht drauf. Ja, dann schneide ich es noch dahinter. Dann sage ich jetzt einfach so Tschüss und das kommt jetzt gleich noch dran. Schönen Abend Gute noch. Nacht. Gute Nacht.